würde schwierig sein, heute auf dem Erdenrund ein anderes so unglückseliges Volk zu finden wie das Volk von Paris. Wir haben gestern 2 Unzen Brot pro Person zugeteilt bekommen. Etwa 60 Gramm. Diese Ration ist heute herabgesetzt worden. Die Maßnahme hat in der Seele des Volks erneut Bestürzung ausgelöst und es murrt lauter heute als gewöhnlich. All unsere Straßen wieder hallen von den Klagen jener, die der Hunger quält. Heftige Empörung, rebellische Äußerungen, kühne Anklagen, grausame Drohungen bestimmen den Abend des 30. Florian. Überall fast nur Frauen in Gruppen zusammen kündigen für den kommenden Tag die Erhebung an. Ganz offen und laut ist die Rede davon, dass man dem Konvent auf den Pelz rücken müsse, dass er allzu lange schon das Volk vor Hunger sterben lässt, dass er Robespierre und seine Komplizen nur gestürzt habe, um selbst an die Macht zu kommen. So hatte Robespierre die Sache damals auch gesehen. Ils veulent nos postes. Die wollen unsere Posten, weiter nichts. Um das Volk zu tyrannisieren, es in Elend und Hungersnot zu bringen, indem sie die Lebensmittelpreise hochtreiben und dem Spekulantentum, das den Armen das Blut aus den Adern saugt, ihren Schutz gewähren. Die Robespierre im vergangenen Jahr stürzten. Die sogenannten Thermidorianer, weil es im Monat Thermidor war, nennen die Aufständischen eine Bande von Mördern. Der Mob, der Pöbel, die Straße. Einer der Abgeordneten kommt ums Leben dabei. La journée du premier pré-royal. Es ist der letzte Kampftag der Revolution. Ab 5 Uhr früh morgens wird in den Vorstädten Antoine und Marceau der Generalmarsch geschlagen und Sturm läuten die Glocken. Die Sitzung des Konvents beginnt um 11. Bürgervolksvertreter, ihr alle wisst wohl, dass ein Aufstand in Vorbereitung ist. Der Plan der Empörung ist überall in der Stadt verbreitet worden. Erhebung des Volkes, um Brot zu erhalten und seine Rechte zurückzugewinnen. Das niedere Volk, der vierte Stand, hat Revolution in erster Linie und immer wieder für Brot gemacht und war mit Versprechungen abgespeist worden und Gesetzen, die ihm wenig zugute kamen. Nur in der Zeit der Schreckensherrschaft unter Robespierre, da hatte die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen einmal leidlich geklappt. Der heilsame Schrecken. Als am 10. und 11. Thermidor des vergangenen Jahres Robespierre und mit ihm mehr als 100 seiner Genossen die Guillotine küssten, ruft das Volk: Nieder mit den Höchstpreisen. Aber dann gehen die Preise höher und der Wert des Papiergeldes sank. Den Sans-Culotten wird das Maul gestopft. Im übertragenen Sinn selbstverständlich. So lässt sich die Zeit der Thermidorianer an. Von August 94 an kommen die als Verdächtige Eingesperrten aus den Gefängnissen frei und viele aufrechte Patrioten werden festgenommen und eingelocht. Eine neue Jugend tritt an, die Jeunesse Dorée. Goldige Jugend. Nicht Gold, aber vergoldet. Sie hatten sich alle dem Aufgebot von Jahr 1 der Republik irgendwie entzogen oder waren im Trubel nach Robespierres Sturz von der Armee abgehauen und schlagen sich mit Gelegenheitsjobs in Dienstleistungsberufen durch. Süßherrchen genannt, Muscadin, Bisamdufter, Moschusstinker, weil sie unentwegt diese parfümierten Pastillen lutschen und so auch riechen. Ihnen schließen sich die wieder freigelassenen Verdächtigen an. Die bringen die Frisur à la Victime in Mode. Nach Art der vom Henker geschorenen Hinrichtungskandidaten. Das Haar am Hinterkopf ganz kurz und dafür lassen sie es sich vorn bis über die Augen wachsen. Während Kinn und Mund bis zur Nase in bauschigen Maxi-Krawatten versinken. Kein Wunder, dass sie als Sprechweise eine Art Gezischel pflegen, möglichst wenig artikuliert war in. Kaum die Konsonanten und gar kein R. Ma parole d'honneur, c'est incroyable. Das ist der gängige Spruch bei jeder Gelegenheit. Superbe. Zum Gruß lassen sie den Kopf nach vorne fallen, als fiele er gerade ab. Ma parole d'honneur. Das Exklusivste sind ihre Bals de Victime, Tanzveranstaltungen in Trauerkleidung, wo nur Zutritt hat, wer wenigstens einen Guillotinierten in der Verwandtschaft aufweisen kann. Horrible. Plaisir steht auf der Tagesordnung nach der ganzen republikanisch-jakobinisch-sanskulottischen Keuschheit und Strenge. Vergoldet erscheint ihnen die alte Zeit, die sie am eigenen Leib nicht erfahren hatten und nun nostalgisch vom Royalismus schwärmen. Politisch geben ihnen Fréron und Tallien die Richtung. 2 vom Konvent, die beide ganz wild den nackten Schrecken verbreiten halfen und ebenso auch Robespierre zu stürzen, weshalb sie nun ungeschoren mit der anderen Partei das Gleiche weitertreiben. Sie organisieren Schlägertrupps aus den Muscadins und machen den Jakobinern klar, wie die zeitgemäße Form von Terror aussieht. Zweites Halbjahr 1794. Fructidor des Jahres 2. Revolutionskomitees zu Distriktausschüssen unter gutbürgerlicher Leitung gemacht. Die Kommune von Paris statuarisch liquidiert. Erste anti-jakobinische Demonstration der Jeunesse Dorée.